Erster, wer hat unserer Botschaft geglaubt und wem wurde die Macht des Herrn wirklich offenbart? Zweiter, er wuchs vor Gott wie eine junge Pflanze aus trockenem Boden auf, obwohl er weder Schönheit noch eine beeindruckende Gestalt hatte, die uns gefallen hätte. Dritter, die Menschen verachteten und verließen ihn, weil er ein Mann voller Schmerzen war, der viel Leid erfahren musste. Vierter, in Wahrheit trug er unsere Krankheiten und lud unsere Schmerzen auf sich, während wir dachten, dass Gott ihn zur Strafe schlug. Fünfter, er wurde wegen unserer Sünden verletzt und wegen unserer Schuld zermalmt, damit wir durch seine Strafe Frieden und Heilung finden konnten. Sechster, wir alle sind wie Schafe in die falsche Richtung gelaufen, aber der Herr ließ ihn die Strafe für unsere gesamte Schuld tragen. Siebter, obwohl man ihn misshandelte, blieb er geduldig und öffnete seinen Mund nicht, genau wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Achter, er wurde durch ein ungerechtes Urteil weggeführt, doch niemand erkannte, dass er für die Sünden seines Volkes sterben musste. Neunter, man gab ihm ein Grab bei den Gottlosen, obwohl er niemals Gewalt angewendet hatte und kein falsches Wort aus seinem Mund kam. Zehnter, es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen, damit er sein Leben als Opfer gibt, seine Nachkommen sieht und der Plan des Herrn gelingt. Elfter, nachdem er gelitten hat, wird er das Licht sehen und vielen Menschen Gerechtigkeit bringen, indem er ihre Schuld auf sich nimmt. Zwölfter, deshalb wird Gott ihn belohnen, weil er sein Leben freiwillig opferte, sich wie ein Verbrecher behandeln ließ und für die Sünden der Menschen eintrat.